Ja, ich glaube, damit kommen wir auch zu dem eigentlichen Problem. Es tut mir leid, dass ich Ihnen insofern keine befriedigende Antwort geben kann. Eine reine Marktwirtschaft gibt es nirgendwo auf der Welt. In allen Ländern gibt es irgendwelche Rahmensetzungen. Deshalb haben Sie ja Wirtschaftsministerien und sowas, sonst brauchten Sie die ja nicht, wenn das nicht erforderlich wäre. Und auf diese Rahmensetzung kommt es schon sehr gewichtig an. Und da ist eben die Frage, ob und wie man auch volkseigene Betriebe, wobei ich der Meinung bin, in dem eigentlichen Sinne hatten wir noch gar kein Volkseigentum, sondern mehr Staatsbetriebe. Es wurde erforderlich, dass die Arbeiter an Gewinnen und Ähnlichem beteiligt werden. Das müsste man versuchen zu organisieren und hinzukriegen mit entsprechenden gesetzlichen Vorschriften, dass wir das einordnen müssen in ganz bestimmte Rahmensetzungen. Sonst, wenn Sie die reine Marktwirtschaft zulassen, wird es auch erhebliche soziale Probleme geben. Das ist überall auf der Welt so und auf die Art der Rahmensetzung kommt es an. Darf ich noch einen Satz zu dem vorhergehenden Thema sagen? Weil ich glaube, dass das an dem Kern vorbeiging. Die Sorge der Arbeitslosigkeit besteht auch darin, dass über die Währungsunion über Nacht eine Konkurrenz zwischen den Betrieben dieses Landes und den Betrieben der Bundesrepublik aufgebaut wird, die dazu führt, dass die Mehrheit der Betriebe dieses Landes schließen muss. Das ist ja zunächst mal nicht die Neugründung von Betrieben, sondern das ist die Schließung der hier vorhandenen Betriebe. Und nun müssten die Vertreter der Parteien, und das gilt auch an, also gilt natürlich auch für mich und für uns, versuchen, Antworten darauf zu finden, wie man das verhindern kann. Wir hatten am Anfang gesagt, und dass das gerecht und demokratisch zugehen soll. Es sollten auch wieder die Frauen zum Zuge kommen. Zunächst hier, Sie bitte hier vorne und dann bei... Ja, ich habe zwei Fragen loszuwerden. Und zwar erstmal eine Frage an den Herrn Gysi. Wie interpretieren Sie die gestrige Äußerung von Frau Luft, dass alle sozialen Geschenke entfallen? Was waren das für Geschenke, die wir bekommen haben? Eine zweite Frage ist an Herrn Ebeling von der CSU. Über eine Äußerung, die ich sehr, sehr empörend fand, dass Sie uns als totes Land mit 16 Millionen Menschen verkaufen wollen oder verschenken. Laut Interview in der Jungen Welt. Ja, das war falsch. Dazu möchte ich Ihre Stellungnahme hören. Also, wenn Frau Luft das so gesagt hat, kann ich diese Ausdrucksweise aus folgendem Grund nicht teilen. Hier in diesem Lande ist niemals in dieser Hinsicht irgendwas verschenkt worden. Denn alles, was es an Subventionen oder Sozialleistungen gibt, ist ja erarbeitet worden. Das war ja schon immer eine falsche Darstellung, als ob die Partei und Staatsführung hier Geschenke verteilt hätte. Erarbeitet haben es immer andere. Deshalb sage ich Ihnen ja so offen meine Meinung dazu. Ja, ich sage es Ihnen aber trotzdem, ich darf doch eine andere Meinung haben. Und sage deshalb, also für mich geht es nie um Geschenke. Bloß was mich wundert in dem Zusammenhang ist Folgendes. Also die DDR ist ja nur eindeutig ärmer als die Bundesrepublik. Und jetzt, wo alle über Vereinigung reden, wird plötzlich nur davon geredet, welche Sozialleistungen alle abgebaut werden sollen. Und ich frage mich, warum müssen eigentlich so viele Sozialleistungen des ärmeren Landes abgebaut werden, wenn es dem Reicheren näher kommt? Dann müsste man doch eigentlich davon ausgehen, dass mehr dabei herauskommt. Stattdessen höre ich immer nur, dass aus irgendwelchen Gründen alles abgebaut werden soll. Ich verstehe das nicht und ich halte das auch nicht für notwendig, wenn man den Prozess vernünftig gestaltet und nicht überhastet. Wir haben noch eine Frage, Frau Spanakel. Herr Ebeling, noch kein Programm gehört. Kein vernünftiges Programm, was ich akzeptieren kann. Wo ich sagen kann, machen Sie das mal in einer Minute. Ja, das ist ein bisschen schwer, ja. Hier hat sich ein junger Mann ganz lange schon gemeldet. Ich habe mal jetzt doch viel auf Ihre Bitte, Herr Engert, mal eine ganz konkrete Frage, auch wenn die gar nicht so einfach ist. Ich bin mit vielen Fragen hergekommen. Da kommen ja jetzt viele Leute, das ist ein großes Problem von allen hier, mit dicken Brieftaschen. Und das geht von Firmen zu Häusern bis hin sogar zu Kinderkrippen, wie ich neulich mit Erschrecken hörte, und sagen, das ist meins. Da will ich jetzt rein. Also Sie meinen den Bundesbürger, der dann Eigentumsrechte begehen. Ja, und die ganz konkrete Frage, die ich jetzt habe, ist, wem gehört denn nur eigentlich die DDR? Und das ist eine Frage, die für mich hat, die mir sehr auf dem Herzen liegt. Und ich denke, dass Herr Gysi die sicherlich anders beantworten würde, wenn er jetzt mehr Macht hat nach der Wahl, als zum Beispiel Herr Ebeling. Wir haben immer von Volkseigentum gesprochen. Wem gehört denn nun wirklich unser Land? Kann sich jetzt jeder DDR-Bürger ein Stückchen davon kaufen oder wie soll das gehen? Wir möchten das mal so verteilen, dass das nicht Frau Merkel beantwortet. Das ist ja eine juristische Frage, das kann man ja nicht sagen. Ich bin auch der Meinung, dieses Land noch gehört es uns und wir sollten zusehen, dass es uns auch weiterhin gehört. Deswegen ja auch unsere Auffassung zu der Frage der Vereinigung, so langsam diesen Prozess wie möglich und bitteschön bei der Sicherung unserer Rechte und unseres Eigentums. Welche Vorstellungen haben Sie denn? Darf ich mal ganz kurz was juristisches? Ich will es nur versuchen, wenn das Mikrofon wieder an ist, vielleicht kann ich nur ganz kurz ein paar juristische Fragen nennen. Das ist jetzt ganz parteiunabhängig. Bloß um mal zu sagen, welche Probleme bestehen. Das ist nicht nur Grund und Boden. Das ist Folgendes. Also es gibt ja zahlreiche Eigentümer der BRD von Grundstücken und auch von Mietshäusern in der DDR. Wie Sie wissen, wurden die Nutzungsverträge und die Mietverträge in aller Regel von kommunalen Einrichtungen abgeschlossen. Wenn jetzt nur Bundesrecht gilt, also wenn Sie sozusagen keine Verträge auf diesem Gebiet völkerrechtlicher Natur schließen, dann ist die Folge, dass alle diese Verträge unwirksam sind. Weil die Eigentümer nach Bundesrecht sagen würden, die waren gar nicht bevollmächtigt, für mich Verträge zu schließen. Ich sage Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Sie wissen, dass seit 49 Millionen Bürger die DDR verlassen haben. Sie wissen, dass die Übersiedlung nur genehmigt wurde, wenn sie vorher ihre Wohnung gekündigt haben und wenn sie ihre Grundstücke verkauft haben. Wenn jetzt reines Bundesrecht gilt, inzwischen sind da seit, weiß ich was, 10 Jahren DDR-Bürger drauf haben investiert, wenn jetzt reines Bundesrecht gilt, könnten die alle diese Verträge anfechten und sagen, sie sind ja genötigt worden, sie wollten ja nur von Deutschland nach Deutschland ziehen, aber die staatlichen Organe haben von ihnen den Verkauf verlangt. Ich will das ja abschließen, ich will nur sagen, anhand einiger weniger Beispiele sehen Sie schon, dass das alles vorher erklärt werden muss. Wenn Sie einfach Bundesrecht anwenden, bedeutet das, dass diese DDR-Bürger alle keine Rechte haben. Das ist klar. Herr Ebeling, bitte. Ja, also dieses Land gehört natürlich den Menschen, die hier wohnen, also den Brandenburgern, den Thüringern, den Sachsen. Aber wir wollen ja die deutsche Einheit, um endlich dieses Land wieder aufzubauen. Ich habe hier diesen Artikel, der ist aus der Tribüne. Das sind genau die Leute, die über Jahrzehnte hinweg solche Fehlinterpretationen gebracht haben. Aber nein, jetzt Entschuldigung, Ebeling, was steht dieses hier? Eigentumsproblem lösen? Wie wollen Sie das lösen? Das ist die Frage. Mit den Betrieben meinen Sie jetzt? Ja. Betrieben mit Häusern. Ja, also die Häuser sollen verkauft werden. Wir haben ja 150 Milliarden Spareinlagen. Und um diesen ungeheuren... Ja, wer hat denn die? Das frage ich Sie mal. Ich habe keine 150 ja, ich Milliarden auch nicht. Auf meinem Konto. Ich kann nur die Fachleute hier nennen, die Sparkassenleute. Unsere DDR-Fachleute sagen mir das. Das stimmt einfach. Herr Gysi, stimmt es? Sie müssen... Was denn, die Höhe der Sparguthaben? Also klar ist, dass da Übergangsregelungen kommen müssen. Das, denke ich, ist völlig klar. Da gibt es überhaupt keine Frage, bloß dann geht's dass nicht da mit dem Anschluss. Jetzt so Recht angewandt wird und die Leute sind ihre Häuser und die Wohnungen los. Das ist ja, also daran, wer daran denkt und meint, so geht es, der irrt sich gewaltig. Das müssen wir garantieren, wir müssen zusammenhalten. Ich möchte das ein bisschen konkreter sagen. Die Garantien. CSU und CDU, das fällt mir dann am Abend ein. Da fällt mir ein. Horte fällt und das andere fällt auch. Ja, Nein. Ist von Abend. Nein. Wenn Sie nach Garantien gefragt haben, dann müssen wir uns hier überlegen, wie sollen diese Garantien aufsetzen. Ich sage, sie müssen aus Gesetzen herauszulesen sein, die wir machen müssen. Wir sind nicht bereit, als SPD in den Integrationsprozess beider deutschen Staaten einzugehen, ohne ein einziges Gesetz, das die Menschen hier davor schützt, da nur noch als Mietzahler oder als Bittsteller aufzutreten. Das ist meine Meinung. Und zum Boden, das ist eine ganz einfache Frage. Die Bodenreform hat Unrecht erzeugt. Wir wollen aber nicht, dass neues Unrecht erzeugt wird, dadurch, dass wir denen, die jetzt wiederkommen würden und hier Rechte einklagen, alle diese Rechte, die sie vermeintlich haben, zubilligen und den Menschen, die jetzt auf den Böden Häuser gebaut haben, dazu Zinsrechnungen und Pachtzinsen zukommen lassen. Das wird mit unserer Politik nicht möglich sein. Und noch eins. Deutsche Einheit heißt für die Sozialdemokraten nicht, dass das eine vergrößerte Bundesrepublik wird. Gut, wir sind noch das in der Revolution. Die Bundesrepublik hat sie noch vor sich. Dankeschön. Und wir wollen bei dieser Revolution mitreden. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass auch die Teilnehmer hier zu Wort kommen. Ja, bloß Sie müssen ja die Fragen einigermaßen dort korrekt an der Kamera juristisch beantworten. Ist eine Wortmeldung. Bitte schön. Ja, ich muss feststellen, dass ich den ganzen Abend von sämtlichen vertretenen Partnern hier nur Phrasen höre. Von Frau Merkel, wie wir ihre sozialpolitischen Maßnahmen erhalten, um jeden Preis, für ein Apfel und ein Ei will. Gleichzeitig aber eine andere Partei will die soziale Marktwirtschaft, will das große Westgeld. Ich muss mich doch für eins entscheiden, ich muss endlich mal sagen, wie. Ich muss endlich mal einen konkreten Weg, ich kann auch formulieren, ich möchte das und das nicht, ich möchte das und das, aber ich muss Ihnen endlich mal den Weg aufzeigen. Ich kann nicht mein Schulessen für eine Mark finanzieren die Woche, das geht nicht. Davon kann ich kein Schulessen, das ist ein Verlustgeschäft. Wer trägt denn mit? Das tragen doch eigentlich die Leute wieder in den Betrieben. Haben Sie sich schon mal vorgestellt, wie das ist, wenn eine Kollegin für ein Jahr einen Schwangerschaftsurlaub geht? Ich stehe das alle zu, aber die andere Kollegin macht diesen Arbeitsplatz mit. Was das für eine Mehrbelastung für diese Leute ist. Und ich möchte von Ihnen konkret, Frau Merkel, Sie fielen mir eigentlich den ganzen Abend auch oft wissen, wie Sie sich das vorstellen, Ihre die ganze Sozialpolitik erhalten, aber gleichzeitig diesen Staat ein bisschen voranzubringen wirtschaftlich. Und wenn ich einen Schritt nach vorne tue, muss ich auch auf der anderen Seite vielleicht einen Schritt zurück machen, weil ich die wirtschaftliche Macht noch nicht habe. Frau Merkel. Dann muss ich Sie mal zurückfragen. Wollen Sie die denn abschaffen? Ich will sie nicht abschaffen. Aber wenn ich was einführe, muss es auch abgesichert sein vom Arbeitskräftepotenzial, von der finanziellen Seite. Ich kann nicht aus, wie damals mal passiert ist, vielmehr bei der SED immer wieder auf, aus irgendwelchen Prestigegründen wurden irgendwelche Maßnahmen auf den Tisch geschmissen, 30 Mark den Rentnern, es waren Almosen. Dennoch als Geschenk. Die Jugendlichen haben unheimliche Vorteile teilweise bekommen, während die alten Leute, die hatten ihre Arbeitskraft ja abgegolten, die waren ja eigentlich nicht mehr wert. Die waren ja wie ein abgeschriebenes Grundmittel und so kann das nicht weiter. Ich möchte endlich konkret wissen, wie das ablaufen soll. So. Also ich denke, dass wir ohne eine grundlegende Wirtschaftsreform in diesem Lande hier nicht vorwärts kommen. Die Frage ist ja nur, ob uns eine Wirtschaftsreform vorwärts bringt, die bedeutet, dass wir nur mit der Bundesrepublik kooperieren. Und das scheint mir zurzeit die fatale, missliche Situation zu sein. Wir müssen Anschluss an die internationale Arbeitsteilung bekommen. Ja, wir brauchen auch Zeit. Ich denke, wir sollten Kooperationspartner und wir sollten Kreditgeber in der ganzen Welt suchen. Also man kann langsam hier ausrasten. Ich würde sagen, wir reden hier über Kindergartenplätze oder sonst welcher sozialen Dinge, die sind zwar wichtig, aber wir müssten doch erstmal über den politischen Schritt reden, beziehungsweise Politik und Wirtschaft soll parallel gehen. Und eindeutig steht hier fest, und Sie wollen es nur nicht wahrhaben, Sie möchten einfach so auf dieser Welle weiterschaukeln. Wir können keine DDR erhalten und wir wollen keine neue schaffen. Ein neues Märchen, was Sie da erzählen. Ja. Und ohne Investition, ohne Risiko, da kann man nichts Neues schaffen. Und ich bin rigoros dagegen, dass man, und außerdem... Ja, bitte schön, wo kommen denn die Investitionen her? Sagen Sie es doch mal. Ja, die müssen Werte schaffen. Und ja, bitte, kann Sie nicht los, ran. Nein. Nee, wir müssen auf Kreditgeber außerhalb der Bundesrepublik vielleicht auch mal gehen. Zum Beispiel aus Japan. Wir wollen nicht eine Bundesrepublik, wir wollen ein Deutschland. Ja, ist mir schon klar, was Sie wollen. Aber das ist ein Märchen, das ist eine Illusion. Das wird nicht eintreffen. Ja, das werden wir uns ja sehen. Sie sehen doch, was jetzt schon losgeht hier. Das ist Sozialabfall. Ja, und dieses, was losgeht, das hat bis jetzt daran noch sind Sie schuld, unter anderem auch Herr Gysi, der dreifache Wendehals darstellt. Und Sie vielleicht nicht. Was haben Sie denn gemacht in den letzten 40 Jahren? Welche Heldentaten haben Sie denn vor November vollbracht? Die können Sie ja mal erzählen. Erzählen Sie mal, was Sie gemacht haben. Welche Heldentaten haben Sie denn vor November vollbracht? Was Sie die letzten 40 Jahre gemacht haben, möchte man von Ihnen mal wissen. Da können wir uns nachher unterhalten. Und ich habe eine reine Rechte. Ich möchte. Die Bundesrepublik handle mit den Methoden eines politischen Blitzkrieges, um sich die DDR rasch einzuverleiben, heißt es in dem Bericht eines Deutschlandkorrespondenten der Pravda. Die Souveränität der DDR werde dabei ungeniert verletzt. Die DDR-CDU will neben Elmar Pieroth keine weiteren Westpolitiker für hohe Regierungsposten nominieren, erklärte Parteichef de Maizière. Pieroth war für den Fall eines Wahlsiegs als Wirtschaftsminister vorgeschlagen worden. Die DDR hat sich die Versorgungslage durch Hamsterkäufe erheblich verschlechtert. Man befinde sich in einer außerordentlichen Situation, in der Sofortmaßnahmen erforderlich seien, erklärte heute DDR-Handelsminister Flegel vor Journalisten in Ost-Berlin. Flegel schloss nicht aus, dass bereits in Kürze die Bestände der sogenannten Staatsreserve bereitgestellt werden müssten. Der Minister bekräftigte, dass es Preiserhöhungen für Nahrungs- und Genussmittel vor der Volkskammerwahl am 18. März nicht geben werde. Die Veröffentlichung der Empfehlung des Runden Tisches der Regierung die Streichung von Subventionen für Nahrungsmittel vorzuschlagen, hat nach den Worten Flegels in der Bevölkerung zu großer Unruhe geführt. Die Umsätze des Handels hätten seit Anfang dieser Woche das 2- bis 4-fache des üblichen erreicht. Mit Sofortmaßnahmen wie der Auslagerung von Fleisch und Geflügel aus Kühlhäusern sowie zusätzlichen Schlachtungen werde die Regierung die stabile Versorgung der Bevölkerung unter allen Umständen garantieren, betonte der Minister. Der Ministerrat der DDR hat heute in Ost-Berlin einen Gesetzentwurf über die Gewerbefreiheit und die Reprivatisierung der 1972 verstaatlichten mittelständischen Betriebe verabschiedet. Wie der Minister für Leichtindustrie Halm anschließend vor Journalisten sagte, hat danach künftig jeder Bürger mit der erforderlichen Qualifikation das Recht, ein Gewerbe in der DDR aufzunehmen. Er müsse dies lediglich anmelden. Nach den Angaben des Ministers sind bereits 1200 Anträge von Personen eingegangen, die ihre verstaatlichten Betriebe oder Anteile daran zurückerwerben wollen. Vor 18 Jahren waren über 10.000 Privatbetriebe in staatliche, halbstaatliche oder genossenschaftliche Unternehmen umgewandelt worden. Bei dem Gesetzentwurf handelt es sich um eine Initiative zur Förderung der privatwirtschaftlichen Tätigkeit, betonte der Minister. DDR-Verteidigungsminister Hoffmann hat sich für die Bildung eines gemeinsamen Bundesheeres in einem vereinigten Deutschland ausgesprochen. Der Admiral sagte heute vor Journalisten in Ost-Berlin, die aus Einheiten der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee zu bildende Truppe solle eine Stärke zwischen 150.000 und 200.000 Mann haben. Dieser Prozess müsse jedoch in einen gesamteuropäischen Sicherheitsprozess eingebettet sein. Hoffmann vertrat die Auffassung, beide Staaten sollten jedoch zunächst in ihren Bündnissen bleiben. Er gehe davon aus, so betonte der DDR-Verteidigungsminister, dass die Gespräche über die Bildung eines deutschen Bundesheeres zwischen den Ressortchefs beider Staaten nach der Volkskammerwahl am 18. März aufgenommen werden könnten. Dem Parteitag der SPD Ost in Leipzig. Die ersten spritzigen Attacken auf den Hauptgegner bei den Wahlen am 18. März sind geritten und prompt kam die Antwort. Auf den Vorwurf, die CDU Ost könne ihre gemeinsame Vergangenheit mit der SED nicht verwischen, konterte der Generalsekretär der also an die traditionsarme Zeit erinnerten CDU Ost mit historischen Reminiszenzen. Die SPD habe 1946 dem Druck der Kommunisten zu einer Vereinigung erst gar nicht widerstanden. Es wird wohl noch mehr und öfter schmutzige Wäsche aus vergangenen Zeiten vor die Wähler gezerrt werden in den kommenden Wochen. Aber das war bei weitem nicht alles, was diesen Parteitag bewegte. Noch mehr war von der Zukunft die Rede, von der eigenen und der gemeinsamen Deutschen. Hören Sie aus Leipzig Hans-Peter Probst. Die Zukunft hat wieder einen Namen, SPD, so das Motto des ersten ordentlichen Parteitages der Sozialdemokraten in der DDR. Und diese Zukunft soll sozial, ökologisch und demokratisch gestaltet werden. Der noch Geschäftsführer der DDR-SPD, Ibrahim Böhme, entwarf hierzu eine Vision, die er angesichts der nach wie vor hohen Zahl von Übersiedlern in die Bundesrepublik zu einem Appell nutzte. Bleiben Sie in Ihrem, unserem Land. Helfen Sie mit, ein wirtschaftlich florierendes Land zu gestalten, in dem die Gewässer wieder sauberer, der Himmel wieder blauer und die Erde wieder unbelastet von zerstörenden Chemikalien werden, indem anstelle von Raketenplätzen Kinderspielplätze sein werden, anstelle von Rüstungsausstattungen Schiffe und Maschinenanlagen exportiert werden. Es gibt hier eine Chance für ein erfülltes Leben in Freiheit und mit wachsendem Wohlstand. Diese Perspektive verband Böhme mit einem eindeutigen Bekenntnis zu einer baldigen Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit der Bundesrepublik. Kritik übte er sodann an den jüngsten Verhandlungen der Regierungsdelegation vom Ministerpräsident Modrow in Bonn, die ohne Konzept und nur mit Blankoforderungen angereist sei, aber auch an Bundeskanzler Kohl, der die schwierige Situation Modrows und der DDR nicht gewürdigt habe. Ganz im Stile des wahrscheinlichen SPD-Spitzenkandidaten bei den Wahlen am 18. März nannte Böhme die Punkte, über die eine sozialdemokratisch geführte Regierung der DDR nach der Wahl mit der Bundesrepublik als gleichberechtigter Partner zur Wahrung der Interessen der DDR-Bewohner verhandeln will. Erstens. Die Einführung der D-Mark zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Ich teile die Auffassung, dass dies, wenn irgend machbar, bis spätestens zum 1. Juli 1990 erfolgen sollte. Zweitens, Umstellung aller Ersparnisse von Ostmark auf D-Mark im Verhältnis 1:1. Drittens, gleichzeitige Verabschiedung der wichtigsten Regeln, die zu einer funktionierenden Marktwirtschaft gehören. Hierzu gehört auch die grundlegende Frage der Preise. Allerdings werden wir Sorge dafür tragen, dass die Preise, die den Verbraucher treffen, soweit möglich mit dem Wachstum von Produktivität und Löhnen schrittweise steigen. Das gilt allerdings nicht für die Verschwendungspreise bei Energie. Viertens, Gleichzeitige Schaffung einer Absicherung gegen mögliche Arbeitslosigkeit, Regelung und Finanzierung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zur Überbrückung von Arbeitslosigkeit. Zu den Eckdaten, die auch zu dem noch zu verabschiedenden Wahlprogramm gehören, zählen ferner Mieterschutz, mehr Privatbesitz an Produktions- und Dienstleistungsbetrieben, Beteiligungen von Betrieben aus der Bundesrepublik über die 50%-Grenze hinaus, Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, Sanierung gefährdeter Betriebe, wenn immer möglich, keine Schließung. Böhmes Fazit: Wir wollen die Marktwirtschaft, aber wir wollen sie sozial und ökologisch. Wir wollen die Währungsunion, aber wir sehen die Risiken. Um die Risiken abzumildern, brauchen wir insbesondere die Hilfe der Bundesrepublik. Wir können den schnellen Wechsel nur verkraften, wenn uns die BRD beim Aufbau des Sozialwesens insbesondere demnächst und bald und möglichst sofort bei den Renten hilft. Während Böhme auf jede Polemik verzichtete, zeigten die Reden des ersten Sprechers der SPD, Stefan Hilsberg, und des Gastgebers, des Leipziger Parteibezirksvorsitzenden Karl August Camilli, überdeutlich, dass Wahlkampf herrscht. Da wurden die ehemaligen Blockparteien als Trittbrettfahrer der friedlichen Revolution attackiert, der von CDU und CSU unterstützten Parteienallianz Diffamierungskampagnen im bekannten SED-Stil vorgeworfen und auch die Bundesvorsitzenden von CDU und CSU, Kohl und Weigel, mussten sich derbe Kritik wegen ihrer Wahlkampfauftritte in der DDR gefallen lassen. Dieser erste ordentliche Parteitag der SPD nach der Neugründung im Oktober ist eben auch Wahlparteitag. Was sagt der berühmte kleine Mann oder die Frau auf der Straße zu den Versprechungen und Verheißungen aus den Parteien? Christian Boos hat in Ostberlin Stimmen eingefangen. Hier sein Bericht. Cola-Dosen als Wahlgeschenke wie kürzlich am Alex hat der demokratische Aufbruch diesmal nicht dabei. Diese Werbegag-Idee eines westlichen Beraters ging den DA-Mitgliedern aus Berlin-Mitte dann doch gegen das Image sozial-ökologisch. Gestern Abend hängte man schlicht ein Plakat über eine Mülltonne am Eingang der Markthalle in der Invalidenstraße mit der Aufschrift »Demokratische auf die ehrliche Alternative«. Ein Flugblatt wird verteilt. Die Löhne und Urlaubsregelungen in der Bundesrepublik im Vergleich zur DDR. Fazit: Nie wieder Sozialismus, Allianz für Deutschland. Nur wenige Bürger wollen die Materialien der Partei wegen nehmen, ebenso wenige signalisieren Ablehnung, wie der PDSler, der ruft: Dies Plakat kommt mir nicht in die Wohnung. Seine Frau nimmt es trotzdem mit. Die meisten scheinen noch unentschlossen, dafür informations- und lesewütiger. Ja, ich lese das durch, natürlich. Auch von anderen Gruppen, ja? Auch von anderen Gruppen. Ich habe mir das schon durchgelesen von der CDU. Und, naja, was man so vorfindet halt. Finden Sie spannend, den Wahlkampf hier? Ja, ich finde manchmal ein bisschen belastend, ehrlich gesagt, ja. Weil irgendwie, meiner Meinung nach, sind das zu viele Gruppierungen. Wie finden Sie den Wahlkampf hier? Das reicht eigentlich nicht aus. Wahlkampf, meiner Meinung nach, ist ein bisschen größer. Und dazu gehört auch ein bisschen Rummel und auch ein paar Persönlichkeiten, die, sagen wir wirklich, die man kennenlernt. Denn jede Partei braucht ein Zugpferd und das muss bekannt sein. Und ich finde, unsere Leute von den verschiedenen Richtungen, die sind noch nicht allzu sehr bekannt. Während noch die letzten Flugblätter an der Markthalle verteilt werden, versammeln sich schon die ersten beim etablierten Part des Aufbruchs der CDU. Im Saal mit Marmorfußboden und Kronleuchterimitaten beginnt sie im bildungsbürgerlichen Rahmen mit Piano-Untermalung eine Wahl-Talkshow-Serie im Parteihaus am Platz der Akademie. Thema soziale Marktwirtschaft. Als CDU vertreten wir die Position, dass wir diesen Umbau zur sozialen Marktwirtschaft so schnell wie möglich vollziehen wollen. Wir können uns am Beispiel Polen oder am Beispiel Ungarn angucken, wie schmerzhaft der Prozess sein kann, eines langsamen Hinüberwachsens. Wir sind ja jetzt konfrontiert mit einer Angstmache, die von linker Seite ausgeht. Und das betrifft nicht nur die Ökologie, sondern vor allem die soziale Seite. Wir als CDU stehen eigentlich mehr für das Optimistische in dieser Frage. Meines Erachtens kann es ja überhaupt nicht besser gehen, als dass wir eine Vereinigung bekommen. Ein prominentes Mitglied der DDR-CDU, das noch vor einigen Wochen den Sozialismus propagierte, nickt zustimmt. Der Kleinunternehmer meint, dass der DDR-Bürger mehr arbeiten und mehr verdienen möchte. Der Geschäftsführer der Bonner Christdemokratischen Fraktion betont, dass in der Bundesrepublik sicher nicht das Paradies auf Erden herrsche, verspricht nichtsdestotrotz der DDR ein zweites Wirtschaftswunder. Bei so viel allgemein gehaltener marktwirtschaftlicher Euphorie verlässt ein Fünftel der 50 Zuhörer den Saal. Sie vermissen konkrete Antworten darauf, wie der DDR-Kleinunternehmer mit Krediten ausgestattet werden kann, damit er nicht von westlicher Konkurrenz ausgehebelt wird. Wie steht es mit der Schulspeisung, den Renten und den Kita-Plätzen? Bei solchen Fragen muss der Herr vom linken Parteiflügel heran. Versichert, Hortplätze würden bestehen bleiben, die Gebühren allerdings angehoben, das Kindergeld natürlich auch. Dies fordert den rechten Parteiflügel heraus, zu fragen, wo denn nun der Unterschied zu den Sozialdemokraten liegen würde. Es bleibt bei Allgemeinheiten wie, die Sozialdemokraten würden die Kuh schon melken wollen, bevor sie gefüttert sei, die Christdemokraten seien für die umgekehrte Reihenfolge. Ein Referent verweist auf seine Aktentasche, in dem ein wirtschaftspolitisches Papier schlummere, das umfangreicher sei als das der SPD und ethisch fundiert. Den meisten reichen diese Antworten nicht aus, doch eher aus Sorge um die Partei, der ihre Sympathien ohnehin gehören. Dass die beiden deutschen Staaten zusammenwachsen werden, das hat Außenminister Genscher noch einmal auf dem Gipfel in Dublin klargemacht, heißt nicht, dass wir uns aus dem europäischen Engagement davonstehlen. Im Gegenteil, man wird sich umfassend gegenseitig informieren. Dennoch bleibt ein Rest von Schrecken, was wohl wird, wenn denn diese Vereinigung so schnell zustande kommt, wie es im Augenblick aussieht, vor allem im Ausland. Gestern Abend hat das niederländische Parlament über die deutsche Einheit debattiert. Günter Fieten in Den Haag, guten Tag. Herr Falk, also zunächst begrüßt das Parlament der Niederlande die Einigung der Deutschen, solange sich dieser Vorgang innerhalb der supranationalen Ordnung in Europa abspielt, und dafür genügt es nicht, dass man sich informiert. Aus allen Fraktionen sprach im Übrigen Verständnis für den Wunsch der Deutschen, die wieder eine Nation werden wollen, aber volles Vertrauen hat die niederländische Volksvertretung nicht, was den deutschen Stil im Umgang mit Partnern und Verbündeten anbelangt. Im Gegensatz zu der Auffassung des Außenministers van den Broek, der sich während der mehrstündigen Debatte wiederholt sehr zuversichtlich über den vertrauenswürdigen Charakter der Bundesrepublik in politischer Hinsicht natürlich geäußert hat, da sind Sprecher der sozialdemokratischen Regierungspartei und der Fraktionen VVD und D66, das nimmt Liberalen von links und rechts, bis zuletzt skeptisch geblieben. Und die Ursache dieser Zweifel, die liegt an Bonner Alleingängen in der Vergangenheit oder bis vor kurzem noch, und zwar in Bereichen, die niederländische Interessen massiv berühren. Zunächst die Präsentation des Einigungsverfahrens überhaupt, ohne Rücksprache mit den Partnern in Europa, eine passierte Station, wie man hier sagt, obgleich da natürlich eine Dynamik ausgelöst worden sei, die unberechenbar ist, außen- und verteidigungspolitisch Folgen haben kann für andere Völker. Und dann hatten wir die Ausdehnung des D-Mark-Bereichs auf eine gesamtdeutsche Währungsunion, jedenfalls Anlauf dorthin, ohne Rücksicht auf den Gulden, der sozusagen verheiratet ist mit der Mark, und gleichzeitige Konsultation der Gesprächspartner über die Europäische Währungsunion, die ja noch in der Mache ist. Und dann zum dritten bekannt der Einstieg in sicherheitspolitische Überlegungen mit den Siegermächten ohne sofortigen Einbezug der NATO. Da sind die Holländer nun richtig sauer geworden, weil man nicht mehr die Verhältnisse von 1945 habe. Alles, was die Sicherheit, die militärische Einordnung und so weiter Deutschlands anbelange, das sei daran eine Sache der NATO. Und deswegen besteht man noch darauf, dass man als gleichberechtigter Partner da sozusagen mit am Tisch sitzt. Völlige Einstimmung herrscht in der Frage der Einbettung Deutschlands, der strategischen. Eine Neutralisierung wird auch hier abgelehnt. Der Außenminister soll auf die Sowjetunion anwirken, um die Aufnahme Gesamtdeutschlands in NATO und EG hinzunehmen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Also was ich interessant fand, ist, dass man die Debatte doch deutlich zeigte, dass sich mit Deutschland Europa ändert, dass man das auch hier sieht und dass es nur darauf nun ankommt, den Deutschen nicht wie in der Vergangenheit die politische und psychologische Obdachlosigkeit zu bescheren. Herr Fieten, hat man denn diese Diskussion dazu benutzt, zum Beispiel in Bonn jetzt ganz deutlich vorstellig zu werden? Ja, das ist offensichtlich schon geschehen, denn am kommenden Dienstag ist Herr Genscher schon hier Und er wird da sicher Rede und Antwort stehen müssen. Es kommt natürlich noch dahin hinzu, dass man nicht immer weiß, ob der Herr Genscher nun auch das sagt, was Herr Kohl denkt und was dann in der Wirklichkeit geschieht. Das macht die Sache schwierig. Vor allem die erneut verweigerte Anerkennung der polnischen Westgrenze irritiert die Niederländer sehr, denn die sehen in dieser Territorialfrage einen Prüfstand der Bonner Gesinnung. Da ist also gestern zum Beispiel gesagt worden, die Europäische Gemeinschaft habe ein verdammtes Recht darauf, von Bonn zu erfahren, wo im Falle einer Einigung eigentlich ihre östliche Grenze liege. Erstaunen hat Kanzlerberater Horst Teltschik in den letzten Wochen ausgelöst durch seine vollmundigen und möglicherweise nicht übermäßig lang überlegten Äußerungen. Erst redete er die DDR bankrott, dann sagte er selbstsicher dem Außenminister der UdSSR die Meinung. Heute nun waren Teltschiks verbale Ausfälle Thema der Bundespressekonferenz. Ein Bericht von Dieter Kopp. Das Fass läuft allmählich über. So jedenfalls sehen es die führenden Politiker der Freien Demokraten, wenn sie auf Kanzlerberater Teltschik angesprochen werden. Schon die Verhandlungen mit Warschau im Vorfeld des Kanzlerbesuchs waren von der FDP mit Misstrauen beäugt. Das Ergebnis, das Teltschik damals einbrachte, hinter vorgehaltener Hand herb kritisiert worden. Dass er erneut mit einem Sonderauftrag, etwa mit Blick auf die Tschechoslowakei, bedacht werden könnte, geisterte nur kurz durch die Gazetten. Rücktrittsforderungen provozierte Teltschik dann, als er unmittelbar vor dem Moskau-Besuch von Kanzler und Außenminister in einem Hintergrundgespräch der DDR die baldige Zahlungsunfähigkeit bescheinigte und darüber hinaus die Frage aufwarf, ob denn der 18. März als Termin für die Volkskammerwahl noch gehalten werden könne. Von Dresden aus rief damals der FDP-Vorsitzende Lambsdorff dem Bundeskanzler zu, seinem außenpolitischen Berater einen Maulkorb zu verpassen oder besser noch, ihn zu feuern. Wenig später nahm er sich noch einmal die Öffentlichkeitsarbeit des Ministerialdirektors ironisch vor. Genutzt hat dies alles nicht viel. Ungeniert präzisierte Teltschik in dieser Woche das Gesprächsergebnis von Moskau, wie er es sieht, hob hervor, dass der Schlüssel zur deutschen Einheit nunmehr in Bonn liege und sagte in Richtung des sowjetischen Außenministers Schewardnadze, dieser werde sich noch wundern, wie schnell es mit der deutschen Einheit gehe. Ungewöhnlich genug fiel dieses Mal das Echo der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Irmgard Adam-Schwetzer, aus, die davon sprach, die Teltschik-Töne schadeten der deutschen Sache und den Bundeskanzler aufforderte, sich von seinem außenpolitischen Berater zu distanzieren. Ironie kennzeichnete die Reaktion von Regierungssprecher Vogel in der heutigen Bundespressekonferenz. Es ist immer interessant, Äußerungen von intelligenten Beamten zu hören, aber entscheiden tun die Politiker und die Entscheidungen oder die Vorstellungen der Politiker sind das Wesentliche. Und diese Vorstellungen sind in den Papieren festgehalten, die ich eben genannt habe. Vogel hatte aufgezählt, was Auffassung und Politik des Kanzlers und der Regierung sind und wo sie niedergelegt sind in der Regierungserklärung vom 15. Februar beispielsweise. Die Rüge für Teltschik war kaum zu überhören. Doch ob es nutzen wird, Zweifel, dass Helmut Kohl von seinem außenpolitischen Berater lässt, sind auf jeden Fall angebracht. Startschuss. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Kurz nach Mitternacht mitteleuropäischer Zeit im Weltraumzentrum Guru in Französisch-Guyana. Freude und Entsetzen lagen nah beieinander. Knapp 2 Minuten nach dem planmäßigen Start der Ariane-Europa-Rakete stürzte sie in Einzelteilen in den Atlantik. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Explosion der Ariane wird ein Thema dieser Sendung sein. Hier ein Blick. Das ist ein sensibler Prozess. Er verlangt auf beiden Seiten viel Verantwortungsbewusstsein. Ja, er verlangt den Abbau von alten Feindbildern, wo immer sie auch noch bestehen. Die Lösung der nationalen Frage und Wahltaktik sollten einander ausschließen. Hektik und Unbesonnenheit können nur schaden. Als konkrete Beispiele hierfür nannte Modrow die Bonner Forderung nach einem frühzeitigen Wahltermin und die Gespräche über eine Währungsunion. Die deutsche Einheit selbst müsse so gestaltet werden, dass die Nachbarn sich davon nicht bedroht fühlten. Was gut für die Deutschen sein soll, muss auch gut für Europa sein. Heute Abend um 20 Uhr wird Hans Modrow als Ehrengast am traditionsreichen Hamburger Matthiemahl teilnehmen. Die Kritik des FDP-Fraktionsvorsitzenden Frank-Michael Wiegand, der die Einladung Modrows als Wahlkampfhilfe für die PDS bezeichnet hatte, ließ Bürgermeister Henning Foscherau nicht gelten. Hans Modrow sei in Hamburg herzlich willkommen. Burkhard Böttger in Leipzig ist inzwischen der Vorsitzende der DDR-SPD gewählt. Nein, Frau Welter, soweit ist es noch nicht. Das war heute bis jetzt zumindest der Tag des Oskar Lafontaine. Die Rede des saarländischen Ministerpräsidenten und designierten Kanzlerkandidaten der bundesdeutschen SPD brachte am Nachmittag den von vielen erhofften Schwung, der sich bis dahin nicht so recht einstellen wollte. Am Vormittag ging es nur schleppend voran mit den Regularien, mit Debatten zu Parteifinanzen, zur Mandatsprüfung und zum Organisationsstatut. Und dann sorgte die von Ihnen erwähnte anonyme Bombenbedrohung noch zusätzlich für eine gut einstündige Unterbrechung der Beratungen. Lafontaine trumpfte dann auf mit einer selbstbewussten und kämpferischen Ansprache, beschwor er die Delegierten, sich der großen Aufgabe zu stellen, soziale Gerechtigkeit in Deutschland und Europa durchzusetzen. Lafontaine nannte die Sozialdemokratie die Partei der Freiheit und sparte auch nicht mit Angriffen auf den politischen Gegner. Ihr lernt jetzt hier die Praxis der im Wahlkampf konkurrierenden Parteien kennen. Es ist dabei unvermeidlich, dass auch die negativen Begleiterscheinungen der bundesdeutschen Wahlkämpfe zu spüren sind. Die Konservativen, insbesondere dann, wenn sie sich christlich nennen, was sie in der Regel nicht sind, gehen dabei in Wahlkämpfen leider immer nach demselben Muster vor. Bei den Wahlkampfaussagen kommt es mehr auf die werbliche Wirkung als auf den Wahrheitsgehalt an. Bei eindeutigen Festlegungen, wenn man sie nicht vermeiden kann, spekuliert man auf die Vergesslichkeit der Menschen. Entscheidend ist die Diffamierung des politischen Gegners. Die Gleichsetzung von SED und SPD ist dabei jetzt der Kernpunkt der Verleumdungskampagne. Deutschlandpolitischer Kerngedanke in Lafontaines Rede war die Herstellung der deutschen Einheit als Vorstufe zur europäischen Einheit. Deshalb, so die Konsequenz, müsse man jetzt auf dem Weg zur deutschen Einheit eine mit den USA und der Sowjetunion abgestimmte europäische Lösung suchen. Die Warnung vor wie auch immer gearteten deutschen Alleingängen zog sich gleichsam als Leitfaden durch die gesamte Rede Lafontaines, auch in der jetzt viel diskutierten Frage der deutschen Währungsunion. Die Währungsunion muss einhergehen mit wirtschaftlichen Reformen, das ist unbestritten. Die wirtschaftlichen Reformen müssen begleitet sein von sozialpolitischen Maßnahmen. Die Währungsunion muss nun einmal, das liegt am System, abgestimmt werden mit den Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaft. Ich rate daher unbeschadet auch drängender Stimmen der eigenen Partei in der Bundesrepublik zu sorgfältiger Vorbereitung. Wer bruchartigen Lösungen das Wort redet, muss dann auch die Folgen dieser bruchartigen Lösungen in Kauf nehmen und verantworten. Bei einer Währungsunion muss man sehr gründlich und sehr zeitraubende Vorarbeiten leisten. Und da ist es besser, ein paar Monate mehr in diese schwierige Aufgabe zu investieren, damit das Ergebnis auch dauerhaft wirkt, anstatt alles zu überstürzen und zu sagen, übermorgen gibt's die neue Währung. Lafontaine bekräftigte dann hier in Leipzig seine Forderung, unverzüglich Maßnahmen gegen den Übersiedlerstrom einzuleiten und finanzielle Anreize, also Hilfen für Übersiedler, abzubauen. Ebenso unverzüglich sollten Rüstungsgelder in den friedlichen Wiederaufbau der DDR fließen, eine Aufgabe, an der sich nach Lafontaine auch die Armeen beider deutscher Staaten tatkräftig beteiligen könnten. Das dringend notwendige Hilfsprogramm müsse sofort anlaufen. Ich habe nichts davon gehalten, dass der Bundeskanzler und dass die Bundesregierung erklärt haben, wir warten bis zu den demokratischen Wahlen, bis wir größere Hilfestellungen leisten. Man kann doch subjektbezogene Hilfen geben, also einzelne Projekte, Entschuldigung, also objektbezogene Hilfen geben, also einzelne Projekte fördern, wie eben die Verbesserung der Energieversorgung, wie den Ausbau des Telefonnetzes, wie den Ausbau des Straßennetzes. Den Abfluss dieser Mittel kann man kontrollieren. Dann nach der Mittagspause der erste wirkliche Höhepunkt. Oskar Lafontaine, stürmisch als unser Kanzlerkandidat gefeiert, steigt in die Arena. Kandi, mit den obligatorischen Parteitagsmodalitäten befassten Delegierten aus ihrer spröden Zurückhaltung herausreißen. Sein Feuerwerk, wie anschließend registriert wird, ist die globale Ausformung sozialdemokratischer Politik in einer weltweit sich ändernden Welt. Keine bruchartigen Lösungen darf es geben, so plädiert Lafontaine, weder beim Zusammenwachsen der Deutschen noch im gesamten Europa. Die politische Demokratie der Deutschen müsse jetzt ergänzt werden durch soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Balance. Die D-Mark ist nicht alles, so schmettert der Saarländer in den Saal. Menschenwürde, Freiheit, vor allem Selbstachtung bestimmten eindeutig Inhalt und Prinzipien sozialdemokratischer Politik. Und dann eine kurze Wahlkampfpolemik. Ich habe ein interessantes Phänomen beobachtet, dass die deutsche Einheit zur Persönlichkeitsspaltung geführt hat bei den Politikern der Koalition. In der Bundesrepublik sind sie also gegen Lohnerhöhungen, sind sie für den Abbau von Sozialleistungen, für den Abbau von Gewerkschaftsrechten. In der DDR sind sie im Wahlkampf für Lohnerhöhungen, für Gewerkschaftsrechte und für den Ausbau der Sozialleistungen. Nein, ich habe nachgewiesen und mittlerweile sieht das die große Mehrheit der Bevölkerung in der DDR so und sieht das auch die große Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik so, wie das ja auch die Wahlen bei uns gezeigt haben, dass ein anhaltender Übersiedlerstrom die soziale Ungerechtigkeit verschärft und damit trägt für diese soziale Ungerechtigkeit die Bundesregierung die Verantwortung. D-Mark, so Lafontaine, können nicht zweimal ausgegeben werden. Sie sollte ausschließlich in der DDR ausgegeben oder investiert werden, um jenen das Bleiben zu ermöglichen, denen drüben eine noch schwierigere Zukunft sonst bevorstünde. Die genauen Maßnahmen zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten in wirtschaftlicher, finanzieller und politischer Hinsicht stehen noch nicht ganz fest. Aber auf manchen anderen Gebieten funktioniert bereits die deutsch-deutsche Zusammenarbeit. Telekommunikation zum Beispiel und im Umweltschutz. So tagte heute die neue deutsch-deutsche Umweltkommission zum ersten Male und beriet über ein gemeinsames Programm. Ich habe nicht die leiseste Ahnung davon gehabt, dass Mitarbeiter des Weißen Hauses insgeheim Waffen an die Contras geliefert haben. Mehr als 120 Mal musste der frühere US-Präsident Ronald Reagan während des 8-stündigen Verhörs passen. Er konnte sich entweder nicht mehr erinnern oder er wusste von vornherein nicht, dass am Kongress vorbei Waffen an den Iran und der Gewinn an die Rebellen gegen Nicaragua gegeben wurde. Reagan war am vergangenen Wochenende in einem Gerichtsgebäude in Los Angeles verhört worden. Das Kreuzverhör wurde auf Video aufgenommen. Der zuständige Richter hatte allerdings zur Auflage gemacht, dass nur der Wortlaut veröffentlicht werden darf. Radio- und Fernsehausstrahlungen sind verboten. Die Anwälte von John Poindexter hatten dieses Verhör gefordert. Sie erhofften sich eine Entlastung ihres Mandanten. Poindexter behauptet nämlich, dass er auf Anweisung Reagans gehandelt habe. Der Prozess gegen den ehemaligen Sicherheitsberater von Reagan soll am 5. März beginnen. Der Vorwurf, Poindexter soll den Kongress in mehreren Fällen über die Iran-Contra-Affäre belogen haben. Fraglich ist allerdings, ob Reagans Aussagen zu einer Entlastung führen können. Denn auf die Frage, wer fällte die Entscheidung, Raketen an den Iran zu liefern, um im Gegenzug die Geiseln freizubekommen, sagte der Ex-Präsident, die Entscheidung sei von ihm gefällt worden. Er habe aber nicht gewusst, dass Mitarbeiter das Geld aus dem Deal an die Contras weitergegeben hätten. Weiter meinte Reagan, er habe auch zu keiner Zeit illegale Aktivitäten gutgeheißen. Wörtlich, ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, wir dürfen das Gesetz nicht brechen. Poindexter dagegen behauptet, die Aktivitäten waren legal und mit Reagan abgestimmt worden. Frage aus dem Verhör, haben Sie mitbekommen, dass Ihr damaliger Sicherheitsberater John Poindexter Akten vernichten ließ, die im Zusammenhang mit dem Iran-Contra-Skandal standen? Antwort von Reagan, nein. Er habe auch nicht angeordnet, den Kongress in dieser Angelegenheit zu belügen. Bis heute, so Reagan, sei ihm immer noch schleierhaft, wie Ex-Oberstleutnant Oliver North den Handel mit dem Iran eingefädelt habe. Journalisten, die die Videoaufnahmen gesehen haben, schildern den Ex-Präsidenten als ruhig während des Verhörs, manchmal ein bisschen irritiert. Ein Fernsehreporter meinte, Reagan wurde befragt wie jeder normale Bürger. Ihm wurde wenig Respekt entgegengebracht. Der Anwalt von John Poindexter versuchte mehrmals, die Erinnerungslücken des Ex-Präsidenten dadurch aufzufrischen, indem er ihm auch Fotos vorlegte, die Reagan unter anderem mit einem Kontraführer im Weißen Haus zeigen. Der frühere Präsident konnte sich nicht mehr an den Namen des Mannes erinnern. Die Anwälte von John Poindexter wollen jetzt versuchen, Präsident Bush vorzuladen. Denn Reagan hat in seinem Verhör ausgesagt, dass Bush damals Vizepräsident an vielen Sitzungen teilgenommen hatte, bei denen es um die Waffenlieferungen gegangen sei. Zwei Schlüsselfiguren des Iran-Contra-Skandals sind bereits schon verurteilt worden. Ex-Oberstleutnant Oliver North und der ehemalige Luftwaffengeneral Richard Secord. Beide waren mit Bewährungs- und Geldstrafen davongekommen. Der Mittelsmann, Albert Hakim, war in der vergangenen Woche zu 2 Jahren Haft auf Bewährung und $5.000 Geldbuße verurteilt worden. Nicht einer der bisher 7 abgeurteilten Angeklagten hat eine Gefängnisstrafe antreten müssen. Nächst die Übersicht. Die DDR-Sozialdemokraten wollen nach den Volkskammerwahlen am 18. März auf drastische Abrüstungsschritte in beiden deutschen Staaten dringen. Als völlig unbegründet hat Bundesbankpräsident Pöhl die Angst vieler DDR-Bürger um ihre Sparguthaben bezeichnet. Bei der Massenkarambolage heute früh auf der Autobahn im Spessart soll es 5 Tote und mehr als 20 Schwerverletzte gegeben haben. Die Meldungen im Einzelnen. Die DDR-Sozialdemokraten wollen nach den Volkskammerwahlen am 18. März auf drastische Abrüstungsschritte in beiden deutschen Staaten dringen. Auf dem Gebiet der Bundesrepublik sollten bald nur noch 100.000 und auf dem Territorium der DDR nur noch 25.000 deutsche Soldaten stationiert sein, forderte der Minister ohne Geschäftsbereich Romberg heute auf dem SPD-Parteitag in Leipzig. Er warnte zugleich vor der Gefahr, dass ein neues gemeinsames Bundesheer an konservative Militärtraditionen in Deutschland anknüpfen könnte. Der SPD-Politiker schlug in diesem Zusammenhang vor, nach den Wahlen ein Amt für Abrüstung in der neuen DDR-Regierung zu schaffen. Romberg unterstrich außerdem, dass Ost-Berlin in den Verhandlungen über eine Währungsunion mit der Bundesrepublik die Interessen der DDR klar vertreten und einen ordentlichen Vertrag auf Regierungsebene abschließen müsse. Dafür sei nach den Wahlen eine breite Koalition nötig. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Interessen der DDR im Wahlkampf der Bundesrepublik untergingen. Die Delegierten in Leipzig hatten am Vormittag mit der Wahl weiterer stellvertretender Parteivorsitzender die Führungsspitze der Sozialdemokraten komplettiert. Neben Parteichef Böhme amtieren künftig Angelika Barbe, Markus Meckel und Karl August Camilli als Stellvertreter. Zum Geschäftsführer wurde Stefan Hilsberg bestimmt. DDR-Ministerpräsident Modrow wird sich möglicherweise noch heute auf dem Parteitag der PDS in Ost-Berlin zur Frage äußern, ob er die Spitzenkandidatur für die Volkskammerwahlen am 18.